jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes, wirklich begleiten, mach es besser. Jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes, wirklich begleiten, mach es besser. Schon damals wusste ich es wirklich leicht. Ich hab mich gefragt, wann hört's auf? Wann ist dieser Schmerz vorbei? Keiner hörte diesen stummen Schrei. Eingesperrt in einen Raum, ohne Licht, Schlingel dazu. Ja, mein Leben war gefickt. In der Schule mochten sie mich nicht. Früher war alles scheiße. Immer diese Stimmen, du hast nichts zu sagen. Also sei leise, Hass und Gewalt. Alles war so kalt. Also suchte ich nach Liebe bei irgendwelchen Frauen, die es nicht ehrlich mit mir meinen. Egal welcher Schmerz, jedes Mal zerbrach mein Herz. Jeder, der was hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes, wirklich begleiten, mach es besser. Jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes, wirklich begleiten, mach es besser. Weiß, was ich meine, manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes wird dich begleiten, mach es besser, denn jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes wird dich begleiten, mach es besser. Damals war alles so einfach, doch mit der Zeit kamen die Sorgen. Ich war oft bei meiner Oma, ich war 12 und sie ist gestorben. Dieser Schock ließ nicht los, bei ihr fühlte ich mich geborgen. Ich gab mir die Schuld, genau das hat mich heute verdorben. Und ich kann nichts dagegen tun. Kennst du das? Man hat verloren, es wird auch immer so bleiben. Meine Wärme ist ausgestorben, ich hab keine Lust zu lachen. Meine Seele ist erfroren, manchmal hoff ich so sehr, wir werden neu geboren. Jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes wird dich begleiten, mach es besser, denn jeder, der das hört, weiß, was ich meine. Manchmal ist alles nur Scheiße, egal was man macht. Gutes und Schlechtes wird dich begleiten, mach es besser.